Arnold, ich wollte nur mit dir sprechen. Hast du denn nun die Entwürfe gemacht? Welche denn, Vater? Ich weiß ja von nichts. So was kann man vergessen. So, so. Na, was treibst du denn so die ganze Zeit? Ich arbeite, Vater. Was arbeitest du denn? Ich zeichne, ich male, was man so macht. Dachte, du stiehlst jetzt am Herrgott einen Tag ab. Na, freut mich doch, dass ich mich darin täusche. Übrigens kümmere ich mich nicht mehr um dich. Du bist alt genug, ich bin nicht ein Büttel. Möchte dir nur mal gelegentlich sagen, wenn du irgendmal was auf dem Herzen hast. Ich bin nämlich sozusagen dein Vater, verstehst du? Erinnere dich bitte daran. Ich habe doch nichts auf dem Herzen, Vater. Das behaupte ich ja gar nicht. Ich habe gesagt, wenn du irgendwas hast, ich könnte dir dann vielleicht irgendwie helfen. Ich kann die Welt etwas tiefer als du. Warst letzte Nacht wieder aus dem Haus? Wo hast du denn so lange gesteckt? Bitte lass nur, lass, es geht mich ja gar nichts an. Was du nicht sagen willst, will ich nicht wissen. Sag's freiwillig oder schweig. Ich war draußen mit Alfred Frenkel zusammen. Bis morgens um 4 Uhr? Ja, beinahe bis um 4 Uhr. Dann sind wir noch durch die Straßen gebummelt. So, du und Frenkel, ihr beiden ganz alleine. Ne? Sag mal, was nehmt ihr denn so vor, wenn ihr so da sitzt und andere Leute in ihren Betten liegen? Wir rauchen, sprechen über Kunst. So. Arnold, du bist ein verlorener Mensch. Wieso denn? Du bist ein verlorener Mensch. Du bist verdorben bis in den Grund. Das hast du schon mehr als einmal gesagt. Ja, ja, ich hab's dir 100-mal sagen müssen. Stimme als alles, ich hab's gefühlt. Arnold, beweise mir, dass ich lüge. Beweise mir, dass ich dir Unrecht tue. Die Füße will ich dir küssen dafür. Ich kann eben sagen, was ich will. Was? Dass du verdorben bist? Na und? Was soll werden, wenn es so ist? Herr Vater, das weiß ich selber nicht. Aber ich weiß es. Du gehst zugrunde. Ach, ach. Hast du mir weiter gar nichts zu sagen? Arnold, regt sich denn gar nichts in dir? Sag doch etwas wie Mann zu Mann. Sprich meinetwegen wie Freund zum Freund. Habe ich dir Unrecht getan? Bitte belehre mich doch, rede. Du kannst doch reden wie wir. Warum kriechst du denn immer so vor mir rum? Die Feigheit verachte ich, das weißt du ja. Sag, mein Vater ist ein Tyrann, mein Vater quält mich. Sag mir, wie ich mich bessern soll. Ich werde mich bessern auf Ehrenwort. Oder meinst du, ich habe in allem recht? Kann ja meinetwegen sein, dass du recht hast. Gut, wenn das deine Meinung ist, willst du dich dann nicht zu bessern versuchen, Arnold? Arnold, hier reiche ich dir meine Hand. Ich will dir helfen. Nimm mich zum Kameraden an, nimm mich zum Freund an. In 12. Stunde. Willst du? Willst du dich bessern, Arnold? Ja, wie denn? Worin denn? In allem. Ja? Ich habe nichts dagegen. Warum denn nicht? Mir ist nicht sehr wohl in meiner Haut. Das will ich dir wohl glauben, dass dir nicht wohl ist. Du hast eben den Segen der Arbeit nicht. Arnold, den Segen musst du erringen. Arnold. Hier hast du meine Hand. Hörst du? Vertrau mir doch dies eine Mal. Versteck dich nicht, sei offen mit mir. Sei es doch um deinetwillen, Arnold. Mir liegt ja nichts dran, wo du gestern warst. Aber sag's mir. Vater, ich hab's dir ja schon gesagt. Ich hab vergessen, was du gesagt hast. Wo warst du also? Verstehst du mich? Ich frag dich doch nicht. Um dich deshalb zu strafen, nur um der Wahrhaftigkeit willen, frage ich dich. Erweis dich wahrhaft und weiter nichts. Ich war doch bei Alfred Frenkel. So. Wo soll ich denn sonst gewesen sein? Du bist nicht mein Sohn. Du kannst nicht mein Sohn sein. Gege, mich ekelst. Du ekelst mich an. Du ekelst mich an.